So, hallo zu unserem ersten Tageslicht-Podcast. Wir sitzen im Auto irgendwo im Wald. Wenn ihr Vögel im Hintergrund hört, das sind keine eingespielten Töne, sondern echte Vögel. Wir hoffen allerdings, dass sich das mit der Tonqualität im gewohnten Rahmen hält. Ja, Themen werden heute sein, ein Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Polizisten müssen jetzt Namensschilder tragen. In Sachsen-Anhalt. Wie andere Bundesstaaten das schon lange vorgemacht haben. Berlin auch, ja. Berlin zum Beispiel. Dann gehen wir zum Piraten noch. Die Piraten haben jetzt eine neueste Umfrage bei der Forservers. Ja. Haben die 12% erreicht bei der Bundestagswahl, also bei den Sonntagsumfragen, was ja schon mal richtig heftig ist. Darüber werden wir dann halt zur CDU und ihrem neu gegründeten C-Netz Verbund übergehen, also deren neue Gruppe für die, ja, fürs Internet halt generell, glaube ich. Netzpolitik, genau. Und dann halt auch genauso, wie ist das eigentlich in der Gesellschaft? Warum ist das so wichtig? Das lassen wir alles so übereinander einfließen. Also wir werden jetzt sehr wahrscheinlich mit den Piraten anfangen, ja. Gehen dann zum C-Netz über und dann gehen wir weiter zu den Polizisten. Letzten Endes werden wir dann mit der, ja, da werden wir noch mit der SRP, da war ein sehr interessanter Artikel in der Zeit, den werden wir in der News zum Podcast verlinken. Das geht halt generell um das Verbot der SRP, was die SRP eigentlich war, Sozialistische Reichspartei. Nachfolger von der NSDAP, darf man so sagen. Und gehen dann letztendlich darüber über, was mit der NPD, Verbot, ja. Nicht-Verbot. Ja. Ja, damit wäre dann das Intro. Mhm. Tja, die Piraten haben die 12%-Marke erreicht. Das heißt, jeder achte Deutsche, der zur Wahl geht, wählt Piraten. Und das ist eine für die etablierten Parteien bestürzende und für die, ja, für uns erfreuliche und für die Piraten sehr erfreuliche Zahl. So, das gesagt, ist natürlich auch wie in dem Newspost, den ich hier verfasst habe, zu sagen, ist jetzt eine Umfrage. Eine gleichzeitige Umfrage an dem Tag von der Mnet war das. Die hat die Piraten, glaube ich, bei 8% gesehen. Jo. Ja, ungefähr. Was halt auch wieder 4% Unterschied sind. Wir haben uns jetzt schon vorher darüber unterhalten, kurz. Y denkt, es ist sowieso total irreal bei der Wahl. Bei einer echten Wahl, ja. Ich sage, 12% sind irreal. Ich denke aber, sie wird sich mit der Linken um den dritten Platz in der Stärke kämpfen. Sie werden die Stärke der Grünen nicht erreichen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich hoffe, habe ich auch schon in den News gesagt, dass es zumindest verhindert wird, dass nochmal eine große Koalition kommt. Das einzig Realistische außer Groß wäre ja jetzt, glaube ich, Rot, Grün, Orange. Ja, oder nur Rot-Grün. Orange ist irreal. Passiert nicht. Rot-Grün. Ja, aber man kann ja hoffen. Also ja, meine Einschätzung für 2013, das ist natürlich lange hin, 18 Monate, grob. Ich glaube nicht, dass die Piraten relevante Werte annehmen für eine Regierungsbildung, große Werte annehmen, nicht zweistellig werden. Ich habe eben gesagt, ich schätze sie zwischen 4% und 6% ein. Das heißt, 50-50, ob sie überhaupt reinkommen oder nicht. Könnte ich mir echt vorstellen, dass sie das nicht schaffen. Denn die etablierten Parteien haben jetzt 18 Monate Zeit, die Piraten über Medien und andere Systeme klein zu kriegen. Ich habe schon mal gesagt, die etablierten Printmedien sind nicht auf der Seite der Piraten, denn die brauchen die alten Parteien für solche Dinge wie das Leistungsschutzrecht. Und es wird die Zeit kommen, das prophezeie ich jetzt, wo der Axel Springer Verlag hart gegen die Piraten vorgehen wird. Und dann werden wir hinkommen, dass Personen in die Öffentlichkeit gezerrt werden, Vergangenheiten in die Öffentlichkeit gezerrt werden und die Piraten Prozente in eklatanter Weise einbüßen. Weiter glaube ich nicht an ein Rot, Grün, Orange, weil ich denke, dass Piraten, die sich im Bund aufstellen, mit welchem Spitzenkandidaten auch immer, sich nicht hinreißen lassen werden, irgendwie Politik machen zu wollen. Die werden Opposition machen, weil das das Einzige ist, was sie können. So, aber jetzt nochmal insgesamt, was heißt das, 12% aller Deutschen wollen laut einer Umfrage Piraten wählen und nicht würden, sondern wollen. Das heißt, die Piraten sind zu einer Gefahr geworden und die Piraten sind zu einer Alternative geworden. Das heißt vor allem meiner Meinung nach, die Piraten werden langsam, aber sicher ernst genommen. Ja, eben genau das. Ernst genommen werden sie, glaube ich, schon länger. Als Gefahr anerkannt. Ja. Die etablierten Parteien werden sich jetzt eindeutig, das sieht man auch, glaube ich, sehr gut mit unserem nächsten Thema, dem C-Netz, sie haben erkannt, okay, die Leute nehmen es einfach nicht mehr so hin, wir können nicht mehr das machen, also gerade was Internet angeht, wir können da einfach nicht mehr machen, was wir gerade für richtig halten, wir müssen aufs Volk eingehen. Und wir müssen dafür auch Spezialisten kriegen, die wirklich Ahnung davon haben. Ja, und nicht irgendwie Internet-Enquete machen mit Axel Fischer. Oder um nicht nur auf der CDU und der FDP rumzuhaken, sondern auch mal auf der FDP, auf der SPD. Dr. Christian Wiefelspitz? Christian heißt er nicht, aber Dr. Dieter Wiefelspitz. Genau, Dieter Wiefelspitz. Mein absoluter Lieblings-SPD-Abgeordneter, der das Internet mit ja, Gugu Gaga Tralafiti, glaube ich, beschrieben hatte auf Abgeordnetenwatch, was ich großartig fand. Also wie gesagt, die Deutschen haben solche Themen wie Transparenz, Basisumfragen, Ehrlichkeit, Themen statt Köpfe, Freiheit im Internet, Entscheidungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Schutz, Öffentlichkeit von öffentlichen Daten und so weiter als Themenschwerpunkte gesetzt und die anderen Parteien müssen jetzt folgen. Werden sie folgen, dann brauchen wir keine Piraten, das haben wir schon mal im Podcast, da brauchen wir gar keine Piraten unbedingt in Zukunft. Werden sie nicht folgen, dann müssen eben die Piraten diese Aufgabe übernehmen und von daher sind diese 12% ein Wegweiser, wohin es in deutscher Politik in Zukunft gehen wird. Ja, das sehe ich genauso, deswegen gehen wir jetzt auch weiter zum nächsten Thema, ich habe es eben schon angesprochen. Die CDU und das Internet. Oder David und Goliath? Nur, wer ist David? Nee. Wer ist Goliath? Das ist, ich würde sagen, das ist mehr wie Dick und Doof. Wie Photon und Knallertest? Wie Robbe und Weißer Hai. Wie Pinguin und Fliegen. Wie... Ich glaube, das reicht. Okay. Naja, wir haben jetzt eine schöne Einleitung dazu gegeben. War auch gar nicht geschauspielert, über den neuen Netzpolitikverein, Gemeinschaftsblubber der CDU. Das Ganze heißt C-Netz, soll irgendwie eine Mischung aus Think Tank und NGO werden, was netzpolitische Themen angeht. Darunter solche, wie ich finde, trotzdem, obwohl sie in C davor stehen, haben namhaften Leute wie Peter Altmaier oder Doro Bär. Sag mal, steht das C eigentlich für christlich? Keine Ahnung. Christliche Netzpolitik. Nee. Ist das dann, wir predigen, alles ist doof, was nicht auf Jesus abzielt? Naja. Proxys werden verboten. Zurück zum Thema. Ja. Es ist halt ein weiteres Beispiel, genau wie die Piraten, wie wichtig das Internet, wie wichtig die junge Generation mittlerweile immer mehr in Deutschland wird. Diese Ablehnung der alten Medien durch halt eben die neue Generation zeigt sich, glaube ich, oder sagen wir mal zumindest von der politikinteressierten jungen Generation, die sich wirklich ja sehr stark aufs Internet konzentriert. Im Grunde ist da nicht nur sind da nicht nur die Piraten Vorreiter, sondern im Grunde, das kann ich jetzt so als Nebenwissen, ich glaube, die NPD hat seit Jahren schon viel, setzt seit Jahren schon viel mehr auf Netz als die anderen. Und ich glaube auch, sämtliche Wiedereinzugserfolge letzten Jahre sind eindeutig auch mit dem Netz zu verdanken. Ja klar, du musst dich ja irgendwie musst du kommunizieren, musst du dich... Das beste Beispiel, finde ich, ist Obama. Obama hat einen großen Teil seines Wahlkampfs über das Netz geführt Und da kommen die anderen nicht so hinterher. Wir hatten jetzt die Woche mit Rick Santorum und auch im Nerdsmeal so ein Beispiel, wie man das nicht machen sollte. Obama hat gezeigt, wie man es machen sollte. Weil ich bezweifle, dass Santorum das selbst online gestellt hat. Nee, natürlich, Obama hat auch nie was selbst online gestellt. Aber diese Idee, die aus den Wahlkampfteams, also Doro Bär kam auch nie auf die Idee, so einen Club aufzumachen. Das war schon wieder irgendeine Werbeagentur, ein Wahlkämpfer oder sowas. Aber die Idee, das Ganze auszulagern ins Internet, die nimmt Form an. Wir haben mit dem Club D64, heißt der, glaube ich, ich weiß nicht, ob das D für Dinosaurier stehen soll, von der SPD sowas. Die Grünen diskutieren ja eh schon länger drüber, die Piraten brauchen sowas nicht. Die NPD, haben wir gerade gehört, diskutiert das sowieso. Und die FDP ist irrelevant. CDU kommt jetzt dazu, netzpolitische Themen zu diskutieren. Und unabhängig von ihren Aussagen oder ihren Beschlüssen, Ergebnissen, die sie da haben werden, ist allein schon die Idee, sowas zu machen, ein klares Zeichen, dass erstens die Piraten Angst machen. Und zweitens, dass man sich trotzdem umorientiert. Genau. Ich denke, es wird auch... Das Internet selbst wird, glaube ich, demnächst ein viel zentraleres Wahlkampfthema sein. Nicht nur Wahlkampfthema, sondern einfach ein Werkzeug sein. Liquid Feedback finde ich immer wieder ein Stichwort, das ich interessant finde. Kontrovers finde, auch in meiner eigenen Meinung kontrovers. Aber zukünftig eventuell ein Mittel, über das sich Regierungen Gedanken machen müssen. Ja, ich meinte jetzt aber eher, dass halt wirklich die Internetpolitik mehr ins Licht drückt nach der Entscheidung, was für eine Partei ich wähle. Also nicht nur bei den jungen Leuten, wobei ich glaube, die wirklich politisch interessierten jungen Leute, ich glaube, die hören auch nicht auf, CDU zu wählen, nur weil die das Internet doof finden. Ja. Und ich denke eben, das ändert sich bald so ein bisschen. Dass das Internet zentraler wird. Ich denke auch, dass... Ja, wir hatten es ja letztes Mal mit dem Urheberrecht. Das vorletzte Mal war es. Ich denke auch, dass genau das, gerade in Bezug aufs Internet, eindeutig sich ändern wird. Ja, muss. Dass man das Urheberrecht umdenken muss, da ist wirklich nur noch die CDU dagegen. Facebook hat da einen großen Anteil geliefert. Nicht, weil jeder Facebook hat oder weil Facebook was Tolles gemacht hat, sondern diese Diskussion um Facebook, um Google Street View, die haben die Leute ein bisschen sensibilisiert, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Und warum darf ich nicht darauf zugreifen? Und warum sammeln die was, ohne dass ich zugestimmt habe? Und warum sind die AGBs eigentlich so scheiße kompliziert? Und dann weiter mit File-Sharing. Warum darf ich nicht, super, dass YouTube das macht eigentlich in diesem Zusammenhang, warum darf ich nicht das Video gucken? Warum scheißt die GEMA mir da irgendwie in meine Pläne rein und aber so weiter. Aber Y, das ist doch gar nicht die Schuld der GEMA. Nee. Die YouTube hat doch einfach nicht, Moment, die Rechte gekauft. Erstmal darauf eingehend, ich kann ein schönes Video verlinken, habe ich gestern gesehen, mit irgendeiner GEMA-Tusse, die, was auch immer für, mit diesem Argument, die GEMA sperrt ja gar nicht, das ist ja auch YouTube. Nee, ist klar, aber auf Druck der GEMA immer da wieder kommt. Kann man mal reingucken, vielleicht casten wir mal drüber oder ich schreibe was dazu, aber es ist interessant, ich verlinke es auf jeden Fall mal später im Artikel. Wo war ich denn gerade? Ah, dass diese File-Sharing-Dinger, diese Abmahnung, die jeder inzwischen kriegt, die sensibilisieren die Leute weiter und die Leute denken sich, Moment, irgendwas funktioniert da nicht und das geht von Medikamentenpatente bis zu Sven Regener, der im Radio da total austickt, wo die Leute langsam merken, oh, da müssen wir umdenken. Die CDU merkt's und ich hoffe, dass die Tendenz dahin geht, dass man sich Leuten wie den Piraten anschließt, die das Ganze offener gestalten möchten. Aber Fakt ist, das Internet rückt mehr in den Fokus. Ja, genau. Ich denke, das ist jetzt so zu dem Thema. Also ich habe jetzt direkt, wenn du jetzt nicht noch Denkanstöße hast... Nee, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich würde mich jetzt gerne mal selbst bewerten. So sensationell ist unser Ergebnis jetzt auch nicht. Das Internet rückt weiter in den Fokus. Ja, das weiß jeder. Jeder SEO-Trottel hat das schon gemerkt. Aber dass es politisch jetzt wirklich nicht nur ein Nebenthema ist, sondern mehr und mehr in den Fokus rückt, denn die Piraten haben jetzt nicht mal so viel mehr Themen als Internet, das ist ein Ergebnis, das aufhorchen lassen sollte. Genau. Ja. So, beenden wir das Thema damit. Und wir sind beim Thema Polizei. Polizei muss jetzt in Sachsen-Anhalt Namensschilder tragen. Also wenn sie einsetzen sind, brauchen sie ein Namensschild. So. Jetzt ist das an sich nicht sehr spannend. Ich und Y fanden jetzt allerdings den Artikel dazu unglaublich lustig. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung das war. Wir verlinken eben. Wir verlinken es nachher. Ich habe jetzt auch keine Lust, es zu suchen, weil mein Internet hier oben einfach kacke ist. Und nein, wir können nicht zu Hause aufnehmen. Warum? Tja, denkt euch aus. Aber jetzt zum Thema zurück. Also kurze News, die wir verlinken. Es geht darum, falls ihr jetzt zu faul seid zum Lesen, es geht darum, in Sachsen-Anhalt muss, genauso wie in Bayern, müssen Polizisten Namensschilder tragen. So, Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist so das Tagword. Erstmal, was die Idee dahinter ist. Die Idee ist, Polizisten, die im Einsatz nicht zu 100%, wir werden gar keine Vorwürfe machen, jetzt erstmal sagen, nicht zu 100% korrekt vorgehen, sollen im Nachhinein dafür belangt werden können. Das ist die Grundidee dahinter. Und deshalb Namensschilder. Es gibt die sogenannte die GDP, das ist die Gewerkschaft der Polizei, die hat da immer extrem was dagegen. Und wir wollen jetzt so ein bisschen diskutieren, ja, Namensschilder gut, Namensschilder böse, GDP doof oder eher weniger und so weiter. Zuerst will ich da aber mal ganz wichtig ansprechen. Der Grund, warum dieser, ich glaube, es war ein Kommissar, ja, gesagt hat, er kann keinen Namensschilder tragen. Ja, es dauere doch 10 Minuten, dieses Namensschild zu wechseln. Was heißt wechseln? Anzuziehen. So, frage ich mich jetzt persönlich, was braucht man, um ein Polizeinamensschild festzumachen? Und ich habe es gesehen, da ist ein Bild zu verlinkt, das ist einfach nur ein Hemd. Und dann machst du deine Hemdtasche auf, hängst das Namensschild in den Knopf rein und machst die Hemdtasche wieder zu. Es ist unglaublich, es hat mein Leben verändert. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Szenario auf 10 Minuten ausdehnen kann. Eine Variante ist, vielleicht mit der Nase versuchen, das Ganze einzuhängen. Könnte ich mir vorstellen, dass das 10 Minuten dauert. Wir sind aber beide immer noch Anhänger der Theorie, dass das Ganze 20 Sekunden dauert und die restlichen 9 Minuten und 40 Sekunden steht der Polizeikommissar mit gekreuzten Fingern da. Yeti, Yeti, Yeti, Yeti, Yeti. Warum er jetzt auf den Yeti wartet, darüber sind wir uns auch nicht im Klaren, aber wir halten diese Theorie für die plausibelste. Also es ist auf jeden Fall plausibler, als 10 Minuten lang dafür zu brauchen, dieses Namensschild anzuziehen. Ja, definitiv. Dann kamen noch solche Argumente wie, ja, es wurde ja an jeden Beamten nur ein Namensschild ausgegeben. Jo, das lässt sich auch nicht beheben. Das für mich Bombenargument ist aber immer noch, habe ich vor einer Zeit mal bei Fefe gelesen, ich guck mal, ob ich den Link nochmal ausbuddeln kann. Das Argument war, diese Namensschilder können nicht angebracht werden, denn die sind scharfkantig und damit gefährlich. Gut, ist auch wieder so ein Schwachsinnsargument. Was wir euch damit sagen wollen ist, man versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass es sowas gibt. Und das wirkt für mich, während Arminius gerade seine Netbook-Tastatur putzt, ja, mach ruhig weiter, kein Problem. Ich höre dir aber zu. Naja, das wirkt für mich wie so die Taktik, wir decken unsere Leute. Polizeigewalt, vor allem bei Demonstrationen, ist ja immer wieder ein großes Thema. Ich habe die Woche was beim Pantoffelpunk dazu gelesen. Auch das werde ich nochmal rein verlinken. Wo ein schönes Video ist. Oder es gibt dieses sehr bekannte Video von der Freiheit statt Angst von 2009 oder was weiß ich. Wo sie da den Fahrradfahrer zusammenprügeln. Für mich sind das alles Indizien dafür, dass wir dass wir Schilder brauchen. So, aber jetzt, was ich dafür finde, Namensschilder finde ich kacke. Denn ich darf nicht vermischen Persönlichkeit, Privatheit des Polizisten mit Öffentlichkeitsauftritt des Polizisten. Und ich muss dann trennen. Der Name sollte für mich privat sein, aber es muss leicht einsehbare Nummern geben. Sowas wie, meine Einheit nenne ich jetzt Karl Gustav. Karl Gustav, dann heißt eben der Chef Karl Gustav 1 und es geht runter bis Karl Gustav 12. Ich nehme dir jetzt automatisch eine Nerd Spiral ab, weil du 00 vergessen hast. God damn it. Kein neuer Take. Die Nerd Spiral muss ich jetzt leider abgeben. Leute, steinigt mich nicht. Wo ich war. Achso. Eine anonyme Kennzeichnung, sodass ich weiß, wer mir da gerade auf die Fresse geschlagen hat, wäre wichtig. Auch das lehnt die Polizeigewerkschaft ab mit dem Argument, ja, dann würden wir jeden Polizisten unter Generalverdacht stellen. Also, um jetzt mal kurze Pause von meiner Tasse zuzumachen. Übrigens, deine Tabletten sind echt super, um das zu machen. Mhm. Ich sehe es ähnlich wie Y. Nein, wir können... Echt Namenszwang ist schlecht. Schwachsinn. Vor allen Dingen. Ich würde es echt als Schwachsinn bezeichnen. Weil, obwohl wir beide ja nicht zu dem, also vor allen Dingen ich, nicht zu den gemäßigten politischen Spektren zählen, muss man einfach anerkennen, dass es einfach Gewalttaten gibt. Und dass die sich gerne auch unzurecht gegen Polizisten richten, ja. Selbst wenn sie sich zu Recht gegen Polizisten richten, ist es nicht Sache der Demonstranten. Oder der militanten Demonstranten, dieses Recht auszuüben, sondern wir sind in Deutschland ein Rechtsstaat, es liegt bei der Justiz. Und genau da greifen wir an und sagen, gleiche Rechte für alle, wenn ein Demonstrant sich nicht benimmt, bekommt er aufs Maul, habe ich auch gar nichts dagegen, ehrlich. Aber was ist, wenn er unzurecht aufs Maul bekommt? Und dann sind wir im Moment so da, dass nichts passiert, weil der Polizist anonym ist. Und dann müssen wir hin, dass wir... Das Bundesgesetz bekommen, Polizisten bekommen eine, ich würde sagen, einheitliche ID, die sie sich auf den Rücken schreiben müssen. Vor allem bei Einsatz, bei gefährlichen Einsätzen wie Demonstrationen. Das ist auch wieder der Burner in Sachsen-Anhalt, ist dieses Tragen des Namensschildes Pflicht, außer bei gefährlichen Einsätzen. Und da ist es für mich gerade so, dass man ihn da braucht. Ja, das ist halt so dieses... Ja, Entschuldigung, es interessiert mich nicht, welcher Streifenpolizist mich gerade anhält und mir ein Ticket gibt, weil ich, was weiß ich, gerade mal wieder mit 150 auf der linken Spur gekrochen bin, innerorts. Nein, natürlich, wie gesagt, das Wichtige sind halt genau diese Demonstrationen. Das Wichtige sind diese gefährlichen Einsätze. Dort müssen nämlich Demonstranten, die militant sind, zur Rechenschaft gezogen werden, aber auch genauso Polizisten, die über ihre Befugnisse handeln. Zum Schutz der Polizisten haben wir seitdem das Vermummungsverbot. Ja. Das haben wir schon seit den späten 60ern, glaube ich. Weiß ich nicht genau, aber finde ich richtig. Späten 60ern, Anfang der 70er war das auf jeden Fall, ist im Zuge der Studentenbewegung, also der APO passiert. Ja. Und auch mit Recht. Ja, finde ich auch. Das ist ja, es geht ja auch weiter, es ist bei, Spontandemonstrationen ausgeschaltet, da muss ich es nicht machen. Spontandemonstrationen, gut, was Spontandemonstrationen sind, ist rechtlich nicht genau geklärt, aber ich glaube, da gibt es so relativ wenig Probleme. Die einzigen, die damit wirklich Probleme haben, sind rechtsradikale Idioten, die irgendwas anzünden wollen. Kann man sich auch mal aufschreiben, ein kleines How-To, wie gehe ich richtig demonstrieren und so weiter. Mhm. Zum Ersten, ich gehe nicht für die FDP oder die CDU demonstrieren. Nein, nee, für die Zukunft jetzt weiter mit dem Thema. Oder wir können das Thema eigentlich fast beenden. Ja. Wir sind da, denke ich, auf einer Linie mit den meisten Polit-Nerds und halten es für eine Pflicht des Rechtsstaates, alle Bürger gleich zu behandeln. Und dazu gehört eben auch, dass Polizisten, die dazu noch meistens vermummt sind, identifizierbar sein müssen. So, und mit dem Terror fordere ich jetzt noch was anderes. Ich fordere nämlich die Möglichkeit, für jeden Polizisten einen Yeti zu bestellen, der dieses Namensschild für sie hinter ihnen herträgt. Okay, finde ich... Okay, ich möchte darauf hinaus, dass ich meine Nerd-Spire zurückbekomme, weil mein Klingelton Benjamin Blümchen ist. Benjamin. So, jetzt sind wir beim letzten Thema. Die SRP. Nochmal, für die Leute, die gerade eben nicht aufgepasst haben. Hört auf damit. Und zum anderen... Sozialistische Reichspartei. Das war eine Nachfolgeorganisation, oder genau genommen war es keine Nachfolgeorganisation, sondern eine gedankliche Nachfolgeorganisation der NSDAP. nach dem Zweiten Weltkrieg. Die war vor allen Dingen in den frühen 50ern, 1950, 1951, 1952 aktiv und wurde 1952 als erste Partei in Deutschland und als erste, ja, überhaupt verboten. Gefolgt ist ihr dann nur noch etwas später, die 64 war es, die KPD, wobei der Verbot der KPD bei weitem kontroverser als der Verbot der... Kontroverser diskutiert wurde als der Verbot der SRP. So, jetzt fangen wir erstmal an. Warum ist die SRP verboten worden? Die SRP hatte den Wahlspruch, es war nicht alles gut. So haben sie sich eindeutig zum Nationalsozialismus bekannt. Und der Hauptanklagepunkt war die Wesensgleichheit zum Nationalsozialismus. Der in Deutschland entgegen demokratischer Richtlinien eigentlich verboten ist. Also Deutschland ist es einfach illegal, Nationalsozialist zu sein. Kann man jetzt darüber streiten, ob das okay ist? Ob das jetzt okay ist, ist was anderes. Geschichtlich bedingt ja, das ist halt einfach Geschichte. Demokratisch ist es halt nicht, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, aber mal weiter im Thema. Diese SRP wurde eben, nachdem sie beachtliche Erfolge, zum Beispiel bei einer Landtagswahl in Niedersachsen, erzielt hatten, mit beachtlich, meine ich wirklich beachtlich. Von 0% auf 10%? Jo, und die Idee gab sogar, dass sie mit der CDU Regierung machen können. Jetzt machen wir langsam. So, diese CDU hat beachtliche Erfolge, diese SRP hat beachtliche Erfolge erzielt und wurde dann 52 verboten. Zum Verbot, das ging vom Bundesverfassungsgericht aus. Richtig. Und der Gag, den ich jetzt interessant fand, warte. Ist auch übrigens die einzige Instanz, die Parteien verbieten darf. Okay. Ja, mal so ein bisschen als Funfact. Oder, beziehungsweise, wenn wir da gerade dabei sind, kann ich es auch noch genau erklären, während wieder auf sein Handy guckt. Ich höre es Y. Shit. Mach halt weiter. So, also während Y gerade an seinem Handy rumfummelt, werde ich jetzt nochmal genau erklären, wie eigentlich ein Parteienverbot in Deutschland funktioniert. Also ein Parteienverbot, wir gehen jetzt von einer Partei aus, die nicht nur in einzelnen Landtagen aktiv ist, also sondern eine, die einen ganzen Bundesverband hat. Zum Beispiel die SAP, die NPD, die FDP. So. Antrag stellen darauf dürfen die Innenminister, also entweder Innenminister des Landes, wenn sie nur auf das Land beschränkt ist, oder der Bundesinnenminister, die dürfen Antrag stellen darauf, dass ein Verbotsverfahren eingeleitet wird. Wird ein Verbotsverfahren eingeleitet, kümmert sich da das Bundesverfassungsgericht drum. Dann entscheidet halt eben das Bundesverfassungsgericht in einer meistens sehr langen Sitzung, mehrere Sitzungen, also über einen sehr langen Zeitraum, darüber, ist die Partei auf den Grundlagen der deutschen Ordnung, also der deutschen Verfassung, oder ist sie verfassungsfeindlich? Verfassungsfeindlichkeit reicht nicht aus. So, ich darf in Deutschland einfach sagen, ich finde unsere Verfassung nicht gut und will sie ändern. Das darf ich. Richtig so. Was ich nicht darf, ist gegen einen der ersten 19 Gesetze, Artikel heißt das Ganze. Gegen ersten 19 Artikeln im Grundgesetz. Diese darf ich nicht in meiner Satzung aberkennen. Dazu gehört die freiheitliche demokratische Grundordnung, der Föderalismus in Deutschland, der ist da auch gesichert, dann Menschenrechte. Generell gelten gerade die ersten 10 Gesetze als grundlegende Menschenrechte. Das ist Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Die Würde des Menschen ist unantastbar, der erste Artikel. So, gegen diese Artikel darf ich mich nicht aussprechen. Das ist eine Verfassungsfeindlichkeit, die nicht mehr tragbar ist in Deutschland. Und genau diese Feindlichkeit führt dazu, dass eine Partei verboten wird. Zusätzlich dazu führt außerdem Fremdenhass. Wenn eine Partei ganz klar in ihrer Satzung schreibt, ich will alle Ausländer nicht nur aus Deutschland rausschmeißen, sondern alle, die nicht freiwillig gehen, töten. Das ist auch nicht so. Genau genommen wird das wieder zurückgeführt auf... nicht zu tief gehen jetzt. Auf das Grundgesetz, beziehungsweise auf die Grundrechte. So, machen wir jetzt also weiter. Diese SRP wurde dann halt eben wegen Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus angeklagt und dann nachträglich schließlich auch verboten. So, und das, darauf wollte ich eben hinaus. Das fand zum Beispiel Konrad Adenauer doof, weil der hatte vorgehabt, zum Beispiel in Niedersachsen erstmal mit der SRP zu koalieren. Das fand die SPD doof, denn die hatte vorgehabt, dass die SRP den CDU den Wählerstamm wegfrisst. Also, witzigerweise hat man echt überlegt, mit denen zu kooperieren, mit denen zu arbeiten, gegen die vorzugehen und so weiter, während die NPD heutzutage total ignoriert wird. Ja. Im Grunde hat genau dieser Verbot dazu geführt, dass heutzutage Parteien, die nicht sagen, selbst Parteien, die sagen, es war nicht alles schlecht, sind heutzutage sehr schwer genießbar. Aber Parteien, die sagen, es war nicht alles gut, sind sofort im politischen Abseits. Jeder, der sich in Deutschland, zumindest aktuell, gerade zu der wirklichen Schreckensherrschaft der NS-Zeit, nicht zu dem generellen Gedankengut vom nationalen Sozialismus, sondern vor allen Dingen gerade Ausländerpolitik, Judenpolitik und so weiter bekennt, der ist in Deutschland, er steht einfach in Deutschland sofort komplett außen. Keine Partei denkt darüber nach, mit ihnen zu koalieren. Zumindest stand das genauso im Zeitartikel. Ja. Das würde ich aber bestreiten, wenn diesen Parteien wieder mehr politische Kraft zuteile wird und die Parteien deswegen wieder mehr Einfluss kriegen. Weil ich bin mir sicher, wenn jetzt nicht die Piratenpartei 12% hätte, sondern die NPD, was ja Gott sei Dank nicht passieren würde, weil nicht nur das Programm von denen total dämlich ist, sondern auch die Leute einfach ungefähr so intelligent sind, wie der Ast, über den hier gerade gefühlte 200.000 Ameisen krabbeln. Ja, so. Wir haben also jetzt momentan politisches Abseits, was, wie gesagt, meiner Meinung nach nur deswegen herrührt, weil die Partei auch einfach unwichtig ist. Die NPD hat seit den 60ern niemals mehr wirklich reale Chancen auf den Bundestagseinzug gehabt. Die dümpeln da momentan zwischen 1 und 2% rum, da wo hoffentlich auch bald die FDP ist. Da ist die FDP schon. Ja gut, momentan Umfragen ja leider nicht, ja, aber... Bitte. Ja, und genau da liegt der Knackpunkt. Der Verbot der NPD würde nichts bringen aktuell, um jetzt mal den Bogen zum nächsten Thema zu schlagen. Ja. Der einzige, dem sie was bringen würde, dieses Verbotsverfahren, ich weiß nicht, war es auch in dem Zeitartikel drin, ist die NPD selbst. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich im semi-braunen Spektrum, also dem Durchschnittsbürger, Solidarisierungsmaßnahmen breit machen würden. Und die sagen, boah, ich finde die NPD zwar nicht toll, aber wenn ihr die verbieten wollt, dann wähle ich die jetzt. Und ich weiß nicht, wie schnell das Verbotsverfahren durch ist. Und ich halte das für eine Gefahr, wenn wir plötzlich bei der Bundestagswahl 2013 unbedrängt der NPD 3-4% schenken. Richtig. Gerade auch deswegen, weil das vielleicht sogar die Erststimme in Deutschland pushen könnte für die NPD. Und auch wieder so ein bisschen FYI zu unserem Wahlsystem. Es reicht, 3 Direktwahlen zu gewinnen, um mit der kompletten Prozentzahl der Zweitstimmen in den Bundestag einzuziehen. Ja. Ja, das heißt also, das hat die PDS zum Beispiel ein paar Mal in den Bundestag gerettet. Die PDS war bundesweit gesehen in den 90ern, gerade in den frühen 90ern, öfters mal unter 5%. Die hatten da öfters 4,4, 4,8. Die haben aber immer genau 3 Wahlkreise in Berlin gewonnen, in Ost-Berlin. Und genau durch diese 3 Wahlkreise durften dann auch die 4,4% komplett ins Parlament einziehen. Das heißt also, es reicht der NPD, sie müssen nicht die 5%-Hürde knacken, sondern sie müssten halt... In der national befreiten Zone, ja. In der national befreiten Zone zum Beispiel, was das ist, erklären wir irgendwann anders, ja. Müssten sie 3 Wahlkreise gewinnen. Mit 3 Wahlkreisen sind sie im Bundestag. Das ist machbar. Und das ist machbar. Gerade dann, wenn ich Sympathie für sie kreiere, indem ich sie... An den Rand noch... Ja, indem ich sie kriminalisiere. Denn kriminell sind die meiner Meinung nach nicht. Die sind einfach nur saublöd. Ja. Also, was wir jetzt sehen, SRP und NPD, was ich irgendwie, ja, die SRP war für mich, also die SRP ist immer mit dem Wahlspruch angetreten, es war nicht alles gut im Dritten Reich. Die NPD sagt, es war nicht alles schlecht im Dritten Reich. Da sieht man schon wieder die Unterschiede. In der SRP waren keine Idioten am Werk. Nein. Da waren, der Vizechef, war ein General im Zweiten Reich, im Dritten Reich. Ich hab vergessen, wie er heißt. Tüdelü. Mir fällt das jetzt auch gerade. Wir schreiben es in den Artikel rein. Es kommt in den Artikel. Ja. Bei der NPD haben wir Führungskräfte wie Holger Apfel. Udo Vogt. Gut, der ist jetzt eigentlich raus, aber... Ja, und wie heißt der andere hier? Na? Meinst du jetzt unseren Lieblingsjuvelier? Nee. Udo Pasteurs? Ja, doch, natürlich, den meine ich. Ja, klar, Pasteurs. Und solche Hirnakrobaten, Affen, was weiß ich, was man nicht alles zu denen sagen kann, die sind keine Gefahr. Die NPD ist dann eine Gefahr, wenn sie einen Führer bekommen. Und Führer, ja, okay, Führer. Wir haben da ja schon öfter mal, auch in den Medien wurde darüber nachgedacht, wenn es eine rechtskonservative Partei in Deutschland gäbe, die wählbar ist, dann könnte das gefährlich werden. Man hat dann von der Gutenberg-Partei spekuliert, von anderen Parteigründungen. Ich sage aber, wenn wir die NPD kriminalisieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen echt an den radikalen Rand und versuchen, bis das Verbotsverfahren durch ist, noch ein paar Stimmen zu sammeln. Oder sie machen was, was viel intelligenter wäre und viel gefährlicher. Sie entradikalisieren dich. Sie schmeißen diese Idioten von der Basis raus. Sie tun so, als wären sie korrekt und sie kriegen vor allem einen intelligenten Mann an die Spitze. Und dann hätten wir das Szenario, die NPD ist wählbar. Und die NPD wird kriminalisiert, obwohl sie das doch gar nicht ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die NPD sogar die 5%-Hürde knackt. Und das wäre echt nicht wünschenswert. Von daher ist ein Verbotsverfahren bei der NPD kontraproduktiv ohne Ende. Ja, genau. Ist jetzt übrigens, ich habe nachgeguckt, Fritz Dolz, Otto Ernst, Rehmer, Wolf Rehmer. Gras von Westarp. Vor allen Dingen Rehmer war halt eben, wie gesagt, Wehrmachtsgeneral. Das sind im Gegensatz zur NPD, also zur NPD-Führung, sind das wirklich intelligente Menschen gewesen. Sind ja mittlerweile alle tot. Ja. Natürlich haben die nie ihre Vergangenheit überwunden. Sie haben sich zum Beispiel aber auch nie zur Außenpolitik-Doktrin, also vor allen Dingen diesen Antisemitismus, der NSDAP bekannt. Doch, nee, eben, die SRP war immer der Meinung, Nationalsozialismus ist gut und dieser Judenhass und so weiter, das waren Auswüchse des Nationalsozialismus, die nicht zu wünschen sind. Ja. Nationalsozialismus in der Form ist natürlich wieder diskutabel. Jo. In Deutschland wird er ganz klar, zumindest momentan, noch abgelehnt. Aber das System an sich muss nicht schlecht sein. Das können wir, denke ich, so sagen. Ja. Auch wenn uns da jetzt ein paar Extremlinke aufs Dach gehen. Aber hey, Leute. Es ist eine andere Art von Politik. Demokratie an sich ist natürlich ein super System. Man muss allerdings sagen, Faschismus basiert auf Demokratie. Faschismus ist keine Militärdiktatur. Der faschistische Führer wird vom Volk gewählt. Oder zumindest im Nationalsozialismus haben wir es gesehen, Hitler wurde gewählt. Hitler ist nicht... Jo, mehr oder weniger, ja. Wir wollen jetzt nicht in eine Diskussion vom Zaun brechen, ob Faschismus ein tolles System ist, aber Fakt ist, die SRP hat Dinge vorgemacht, die die NPD jetzt nachmachen könnte. Die SRP wurde verboten, damals hat es geklappt, aber damals gab es solche Dinge wie das Internet zum Beispiel noch nicht. Und das ist was die NPD kann, was die SRP nicht konnte, solidarisieren in großem Maße. Richtig. Und deshalb schlagen wir, denke ich, jetzt den Resümee-Bogen über alles, worüber wir heute geredet haben, drüber. Das Internet ist ein Mittel zur ultraschnellen Kommunikation. Und das heißt, dass wir uns in Zukunft darauf einstellen müssen, dass zum Beispiel dieses NPD-Verbot gefährlich sein könnte. Für die Demokratie in Deutschland. Richtig. Und im Endeffekt wahrscheinlich auch gefährlicher als eine rechtsgerichtete Partei, die in ein paar Landtagen sitzt. Ja. Ja, ich glaube, damit können wir das dann hier auch so erstmal beenden. So, wir sind jetzt heute nicht ganz so lang geworden. 40 Minuten, das finde ich allerdings angenehm. Ich glaube, das wollten wir sowieso. Wir wollten ja so maximal eine Stunde machen. Ja, das ist, denke ich, für euch auch ganz, ganz okay. Wir waren halt vor allem nicht so unstrukturiert wie das letzte Mal, was ich auch ganz nett finde, denke ich mal, als Hörer. Ja, könnt ihr ja Feedback geben, was euch besser gefällt, unstrukturiert, strukturiert. Scheißegal, gebt uns überhaupt mal Feedback. Wir fühlen uns wie die übelsten Nerds. Mhm. Oh, warte. Ja, ja. Damit sagen wir dann Tschüss. Es grüßt euch das fliegende Spaghetti-Monster. Und Rainer Kallmund. What?